Protokolle 14.2. Ganz besonders werden wir die geschichtlichen Fehler der nichtjüdischen Regierungen unterstreichen, die, bar jedes besseren Wissens, die Menschlichkeit durch so viele Jahrhunderte gequält haben, nebelhaften Plänen sozialer Errungenschaften nachjagten, ohne zu merken, dass diese Pläne die allgemeinen Verhältnisse der menschlichen Gesellschaft nicht verbesserten, sondern nur verschlechterten. Protokolle 14.3. Die ganze Kraft unserer Grundsätze und Maßnahmen wird darin bestehen, dass wir sie in leuchtendem Gegensatz zu dem gestürzten System der alten gesellschaftlichen Verhältnisse stellen werden.